France Telekom, Fernsprecher, Place Saint-Bernard, Ecke Boulevard de Brosse, Dijon, an Radio Aporé. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört eine Parkanlage, die sehr aufgeräumt erscheint und die lilafarbene, gelbe und orangefarbene Blumen schmückt, sowie einige Bäume unbekannter Art, wobei in der Mitte dieses kleinen Platzes befindet sich ein Denkmal mit einer Statue des heiligen Bernhard von Clairvaux, und rechts davon ein Holzpfahl, an dem ein laminiertes Hinweisschild angebracht ist mit der Aufschrift Dijon und darunter Vous trouvez un oiseau mort, par mesure de précaution, appelez-le. Und dann kommt eine Telefonnummer, wo man anrufen soll, wenn man einen toten Vogel gefunden hat. Vielleicht hängt das mit der Vogelgrippe zusammen. Keine Ahnung. Ansonsten hier an diesem attraktiven, aufgeräumten, sehr sauberen Ort, etwas abseits der Innenstadt, wo die Laternenpfähle mit bunten Fahnen geschmückt sind, die vielleicht auf die Farben des Stadtwappens hindeuten. Keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.